Tamam, Bitte başlıyorum. schön. So, bitteschön. Danke. Guten Tag, Sister ist mein Name. Ich bin der Assistent Ersin auf dieser Station und würde gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne, Frau Doktor. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, würde ich gerne am Anfang ein paar allgemeine Fragen stellen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Franz Josef Strauß. Strauß ist der Nachname. Können Sie bitte Ihren Vornamen und Nachnamen langsam buchstabieren? Franz? Also Franz, F-R-A-N-Z, Franz. Okay. Und dann Josef, J-O-S-E-F. F am Ende, okay. Genau. Und der Nachname ist Strauß, S-T-R-A-U, scharfes S. Scharfes S. Okay. Herr Strauß, wann sind Sie genau geboren und wie alt sind Sie? Ja, ich bin 65 Jahre alt, bin geboren am 1. Februar 1957. 1957. 1. Februar. Ja. Ja, können Sie mir bitte verraten, wie groß Sie sind und wie viel Sie wiegen? Oh, ich bin jetzt, ich war mal 1,75 Meter und wiege jetzt aktuell so ungefähr 67 Kilogramm. 67 Kilogramm. Mhm. So, Herr Strauß, was führt Sie uns? Ja, das Problem, was ich habe, ist, dass ich zunehmend Luftnot habe und bei kleinster Anstrengung kann ich jetzt nicht mehr richtig atmen und habe Hustenreiz und auch Auswurf, das hat auch zugenommen. Also ich muss dazu sagen, dass ich schon längere Zeit mit der Luft Probleme habe. Seit wann haben Sie Luftprobleme? Also ungefähr seit 5, 6 Jahren ungefähr habe ich schon Luftprobleme. Und seitdem habe ich auch so Sprays von meinem Lungenarzt bekommen auch. Mhm. Und jetzt ist aber das seit ein paar Tagen jetzt ganz schlimm geworden, sodass ich kaum noch laufen kann. Also sobald ich aufstehe und ein paar Schritte laufen, ist die Luft weg. Also fast schon in Ruhe habe ich auch schon Beschwerden und das hatte ich ja gesagt, dass jetzt. Hatten Sie auch im Ruhestand Beschwerden? Also, so beim, wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, wenn ich länger spreche, habe ich auch da schon Luftprobleme, ja. Mhm. Ist Ihre Luft not abhängig davon, ob Sie sitzen, liegen oder bewegen, laufen? Also bei Bewegen, Laufen wird die mehr, ja. Ja. Deswegen kann ich auch kaum noch laufen. Mhm. Wie viele Stufen können Sie steigen, ohne Luftnot zu bekommen? Also bevor es jetzt so schlimm wurde, habe ich immer so ein Stockwerk geschafft, weil ich habe mein Schlafzimmer im 1. Stock im Haus. Mhm. Und das ging noch so. Das habe ich immer noch ganz gut hinbekommen. Mehr als ein Stockwerk wurde schwierig. Mhm. Aber jetzt seit 2, 3 Tagen, wie gesagt, habe ich starke Luftnot, da kann ich keine Treppen steigen. Deswegen schlafe ich auch unten im Wohnzimmer. Okay. Können Sie hinlegen, ohne Luftnot zu bekommen? Das geht noch so, ja. Mhm. Mhm. Wie viel Kissen benutzen Sie beim Schlafen? Eigentlich nur ein Kissen immer. Ein Kissen immer. Mhm, ja. Haben Sie in der Nacht auch Luftnot? Ja, also seit 2 Tagen habe ich auch Nachtsprobleme, ja. Mhm. Nachtsprobleme. Mhm. Müssen Sie wegen dieser Beschwerden aufstehen oder aufwachen? Ja, manchmal wache ich auf, ja. Mhm. Sie haben mir gesagt, dass Sie Auswurf haben. Können Sie mir bitte Ihren Auswurf genauer beschreiben? Ist es schleimig? Das ist viel Schleim, ja. Also ich habe zwar schon seit Jahren immer auch Hust und Auswurf, aber jetzt seit 2 Tagen ist es viel mehr geworden und ist auch jetzt auch verfärbt, ist so gelblich auch. Wie dunkelgelb. war die Farbe früher? War immer so eher so weiß-hell. Jetzt ist so eher gelb bis dunkelgelb. Herr Strauss, Sie haben mir gesagt, dass Sie seit 5, 6 Jahren unter Behandlung sind. Wissen Sie Ihre Diagnose? Wie heißt Ihre Diagnose? Das weiß nicht genau, er sagte, es ist Lungenkrankheit, aber das kommt vom Rauchen, hat mir der Lungenarzt gesagt, aber Okay, kann ja, es sein, cool. dass Sie COPD haben? Wissen Sie? Kann sein, aber ich habe es nicht gemerkt, was er gesagt hat als Diagnose. Okay, wir gucken mal gleich. Okay. Wie viel rauchen Sie? Also ich habe letztes Jahr aufgehört dann. Also ich habe letztes Jahr einen Herzinfarkt gehabt. Dann habe ich aufgehört. Davor habe ich viel geraucht, leider. Wie viele Jahre haben Sie geraucht? Oh, ich habe mit 19, 20 angefangen und dann bis letztes Jahr, also sicherlich so, ja, 40 Jahre, 40, über 40 Jahre. Okay, wie viel Packung am Tag haben Sie geraucht? Aber zuletzt war es nicht mehr so viel, es war eine Packung, davor war es aber auch schon mal mehr gewesen. Anderthalb Packungen, ja. Anderthalb Packung, okay. Ja, anderthalb bis eine Packung kann man ungefähr sagen. Ja, wir kommen zurück zu Ihren Beschwerden. Auswurf. Sie haben Also wenn Luftnot. ich huste, habe ich auch dann auch Beklemmungsgefühl. Also da wird auch die Brust ein bisschen eng, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber vielleicht bilde ich mir auch nur ein. Haben Sie Schmerzen beim Ausatmen und Einatmen? Schmerzt nicht, aber wenn ich viel huste, dann tut es dann hier weh. Sind Ihre Husten anfallartig, trocken oder schleimig? Also letzten Tage ist viel Schleim, ja. Wie oft husten Sie den ganzen Tag? Oh, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also es ist dauernd eigentlich. Also die ganze Zeit huste ich. Haben Sie früher oder wie war Ihre Husten früher? War es nur morgens? Waren Sie nur morgens? Ja, aber früher morgens mehr mit Auswürfen, dann den Tag war weniger, haben Sie recht, ja. Okay. Herr Strauss, haben Sie Fieber? Ich habe jetzt nicht gemessen, aber so gefühlt nicht, nein. Ich konnte die richtige Antwort nicht bekommen. Haben Sie beim Ausatmen und Einatmen Schmerzen? Ist es Ihnen aufgefallen, dass Sie Schmerzen haben? Kann ich so nicht sagen, nein. Okay. Ich habe ein paar Fragen über Ihren allgemeinen Gesundheitszustand. Wie ist Ihr Appetit? Also ist weniger geworden. Seit dem letzten Jahr, wo ich diesen Herzinfarkt habe, habe ich dann auch abgenommen. Da habe ich ungefähr 5, 6 Kilo abgenommen. Also der Appetit ist bisschen weniger geworden. Ja. 5, 6 Kilo abgenommen. Das letztes Jahr. Haben Sie Probleme mit Ihrem Verdauungssystem? Kann ich so nicht sagen, nein. Haben Sie Unverträglichkeiten? Verstopfung, leiden Sie unter Verstopfung, Durchfall? Nein, nein, habe ich keine Probleme gehabt bisher. Können Sie durchschlafen, einschlafen? Haben Sie Probleme mit dem Schlafen? Also bisher nicht, aber seit 2 Tagen haben Sie ja schon gesagt, habe ich da Schwierigkeiten in der Luft. Da kann ich auch nicht so gut schlafen, ja. Herr Strauss, haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Eigentlich nicht, nein. Aber sind die Kehrbeine? Nein, meine Beine sind dünn. Keine Ödeme in. Kein Wasser in den Beinen, ne? Ist ihre ist ihr Auswurf schleimig, schaumig? Schaumig, nein, nein. Ist Gut. so ein bisschen normaler Schleim. Ist es Ihnen aufgefallen, dass es eine Auslöser für Ihr Husten gibt? Ja, das Rauchen, ja, denke ich mal, dass das die Ursache war. Oder meinen Sie jetzt das neue Problem jetzt aktuell? Neue Probleme Aber aktuell. das weiß ich nicht. Nein, ich habe nichts anderes gemacht oder gegessen oder so. Okay. Lassen Sie uns über Ihre Vorgeschichte besprechen. Ja, leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ich weiß nicht, ob es chronische Krankheit ist, aber ich habe also Ja, Bluthochdruck. wie Bluthochdruck, Zucker. Bluthochdruck habe ich ist festgestellt worden letztes Jahr, als ich den Herzinfarkt hatte. Habe ich auch Medikamente bekommen gegen Bluthochdruck. Ansonsten bin ich operiert worden am Blinddarm. Blinddarm, Früher wann mal ist der vor geworden? als Jugendlicher. Und habe mir mal das Handgelenk gebrochen. Das war mal so eine Metallplatte mal drin hier. Metallplatte. Ja. Wann war diese Operation? Oh, das war vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Sie haben auch einen Herzinfarkt erlitten. Ja, letztes Jahr, ja. Wurde bei Ihnen Koronarangiografie durchgeführt? Ja, die haben so einen Katheter gemacht, dann haben die auch so Stents gesetzt bei mir, ja. Also Sie haben ein Stent. Ja, zwei sogar, glaube ich, ja. Ein oder zwei? Zwei, meine ich. Zwei, okay. Ich würde gerne Ihre Medikamente fragen. Welche Medikamente nehmen Sie für gegen Ihren Blutdruck ein? Da habe ich einmal das Ramilich. Ramipril? Ich denke, Ramipril, ja, Ramilich heißt das. 5 Wie viel? Milligramm, die nehme ich 5 morgens immer Milligramm? ein. Ja. Und dann habe ich Bisoprolol. 2,5 Milligramm morgens und abends eine Tablette. Und dann habe ich noch, ist aber nicht gegen Hochdruck, es ist, glaube ich, wegen Herzinfarkt, habe ich Sortis bekommen. Sortis. Sortis. Genau, dann nehme ich eine Tablette abends ein. Und dann habe ich noch bekommen Aspirin, muss ich einnehmen. Und Plavix. Das hat mir der Arzt gesagt, darf ich nicht weglassen wegen dem Stent. Ja. Und dann habe ich noch schon seit einigen Jahren dieses Inhalation Ultipro. Habe ich immer einen Schub, einen Hub morgens mache ich dann immer. Und dann habe ich noch als Notfallspray vom Arzt bekommen, Salbutamol. Das habe ich jetzt auch genommen, aber hat nicht so viel geholfen. Ja. Können Sie mir bitte die Namen Ihre Inhalations Ihrer in Ultipro. Inhalationsmedikation Ultipro. Ultipro. Ultipro. Ultipro. Ja. Und wissen Sie, wogegen Sie Sortis einnehmen? Was haben die mir nach dem Herzinfarkt gegeben? Sortis. Ich weiß nicht, ob das mit Cholesterin, irgendwas war da mit Cholesterin, glaube ich. Okay. Haben Sie hohe Blutfettwerte? Weiß ich nicht. Okay, Herr Strauss, sind bei Ihnen Allergien bekannt? Allergien habe ich keine, nein. Haben Sie Unverträglichkeiten? Okay. Nein. Sind Sie vollständig geimpft? Gegen Corona bin ich vollständig geimpft, ja. Und andere Impfungen? Weiß ich nicht mehr. Also schon Okay. lange her, die anderen Impfungen, glaube ich. Sind Sie dreimal geimpft? Ja. Okay. Herr Strauss, trinken Sie Alkohol? Früher habe ich mal getrunken, jetzt seitdem ich Herzinfarkt habe, habe ich Rauchen und Alkohol habe ich komplett weggelassen. Herr Strauss, ich vermute die Antwort schon, aber das ist eine Routinefrage, deswegen muss ich fragen, haben Sie Kontakt mit den Drogen? Nein, ich nehme keine Drogen. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Oh, also mein Vater, der hat, ist an Magenkrebs gestorben. Meine Mutter ist auch verstorben. Die hatte einen Herzinfarkt auch, aber hat auch Zucker und Bluthochdruck. Ansonsten kann ich jetzt nicht. Meine Geschwister, die sind, eine ist älter, eine ist jünger. Die haben auch ein paar Erkrankungen, aber ich weiß nicht genau, was die haben. Wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit. Ich weiß nicht, ob. Oder kann es sein, dass die Krebs haben? Nein. Und die Krebs nicht, nein. Okay. Ist Ihr Familienzustand? Familienstand, Ja, also ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja. Drei Kinder. Drei Kinder. Auch schon erwachsen, ja. Sind Sie gesund? Ja, die sind gesund, ja. Gut. Was machen Sie beruflich? Also ich bin seit 3 Jahren in Vorruhestand. Und habe davor aber in der Fabrik gearbeitet, der Autoindustrie, war bei Opel gearbeitet. Was war Ihre Aufgabe? Also ich habe Montage gemacht. Ne? So Türen haben wir montiert. Hatten Sie damals Kontakt mit den giftigen Farbe oder chemikalische Dinge? Eigentlich nicht. Also ich habe nicht in der Lackiererei gearbeitet, aber andere Stoffe kann ich jetzt so nicht sagen. Also weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Okay. Okay, Herr Strauss, ich bin fertig mit meinen Fragen. Haben Sie noch Fragen an mich? Denken Sie, dass ich wieder mit der Luft besser werde oder was meinen Sie? Ja, ich glaube, es wird besser nach der richtigen Diagnose und Behandlung. Die werden wieder besser. Okay. Und muss ich im Krankenhaus bleiben oder was denken Sie? Jetzt werde ich Sie zuerst körperlich untersuchen, danach bei Ihnen Blut abnehmen und Röntgenfilm veranlassen. Bruströntgenfilm veranlassen und sobald alle Befunde vorliegen, besprechen wir wieder über Ihre Diagnose und Behandlung. Dann können wir zusammen entscheiden, ob Sie hier bleiben oder nach Hause gehen. Okay? Okay, einverstanden, ja. Dankeschön. Okay. Danke sehr. Dann bis gleich. Danke. So, gibt es Fragen oder Kommentare? Haben Sie Ödeme Ihrer Beine bemerkt? Hat sie gefragt. Keine Ödeme. Weitere Fragen? Haben Sie Wanderschmerzen zum Beispiel? Beinschmerzen, Wanderschmerzen. Beinschmerzen? Hat er keine gehabt, keine Beinschmerzen, ja. Ich habe nicht gefragt, ob Sie Blut im Auswurf bemerkt. Hat er aber, ja, das war nur gelblich, hat er gesagt, ja. Haben. Ein Blut, ja. Was hätte man noch fragen können? Also im Hinblick auf die Verdachtsdiagnose. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ich habe am Anfang, wie heißt das? COPD. Ja. Laminate. Ich habe COPD gehört, gell? Ja, Ja. es Also war er hat COPD, ja. Exacerbation, ja, ich würde Richtig, genau. sagen. Ja, Ja. exazerbierte COPD, richtig, genau. Das ist die Verdachtsdiagnose, die wir haben. Ja. Ja. Was kann man bei solchen Sachen noch mal fragen? Ja, ich habe aber Sieht. Fieber, die Patientin hat kein, der Patient hat kein Fieber. Deswegen am Ende das Autoindustrie lasst mich an Berufskrankheit denken. Ja, kann sein, aber wenn die viel geraucht haben, dann ist Ja, unwahrscheinlich, dass Berufskrankheit da eine Rolle spielt. Genau. Bronchialkarzinom als Differentialdiagnose kommt, Kann ich sagen. Bronchialkarzinom, Ja. Herzinsuffizienz ja, in Betracht. Gut. Was sollte man, wenn die Patienten das nicht sagen, noch gezielt fragen bei exazerbierter COPD? Exzessives Fieber habe ich Sie gefragt. haben gefragt. Denken Sie mal an die Klassifikation der COPD. Das ist jetzt sehr speziell internistisch, aber denken Sie mal daran. Kennen Sie die Klassifikation bei COPD? Sagt Ihnen was die Gold-Klassifikation? Gold? Kennen Sie das? Gold-Klassifikation. Und dann gibt es noch so, also kann man einteilen mit Gold 1 bis 4. Und dann gibt es noch diese Buchstaben A, B, C, D. Wissen Sie, was das bedeutet? Gold A, Gold Stadium 3a, 2b. Leider für momentan nicht ein. Es ist auch speziell, ich sage es nur, das beinhaltet, diese Buchstaben beinhalten die Symptome des Patienten, ob er stark symptomatisch ist von seiner COPD. Und die zweite Sache ist, wie oft er Exazerbationen hatte. Und Exazerbationen kann man oft fragen, indem man fragt, waren Sie deswegen schon mal dieses Jahr oder im Krankenhaus gewesen wegen der gleichen Probleme? Das hätte ich noch gefragt, ja. Wenn er es nicht selbst sagt, natürlich, ja. Das ist dann ein Hinweis auf in Exazerbationshäufigkeit, ja. Das ist dann auch wichtig, dass man die Medikamententherapie danach auch anpassen kann. Okay. Sonst noch Kommentare, Fragen? Exazerbation? Nein. Dann gehen wir zur Oberarztvorstellung, würde ich sagen, ja? Okay. Bitte schön. Darf ich eine Frage Bitte. stellen? Wie können wir fragen oder sagen zu Patienten Exacerbation? Nicht Fachbegriff? Die Exazerbation, meinen Sie? Ich habe es nicht Ja. ganz verstanden. Ja, COPD Exacerbation. Wie können wir erklären zu Patienten Exacerbation? Mit welchem Wort? Also, es geht darum, zu fragen, ob er schon mal die gleichen Probleme hatte in letzter Zeit, in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Okay, können wir Anfall sagen oder nicht? Kann man sagen, oder hatten Sie schon mal so ähnliche Okay. Verschlechterungen Ihrer Beschwerden, Luftnot, Husten gehabt in den letzten Monaten, im letzten Jahr? So würde ich das fragen. Und waren Sie deswegen schon mal beim Arzt oder im Krankenhaus? Ja, danke. Ja. Okay, dann machen wir Okay. Oberarztvorstellung. Bitte schön. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und würde gerne diesen Patienten Ihnen vorstellen. Hätten Sie kurze Zeit für mich? Bitte schön, ja. Danke. Herr Franz Josef Strauß ist ein 75 Jahre 65-jähriger Patient, der sich bei uns wegen 5-6 wegen 2-3 seit 2-3 Tagen zunehmenden andauernden mit Auswurf begleitende Dyspne vorgestellt hat. Der Patient hat außerdem berichtet, dass sein Auswurf schleimig und gelblich geworden sei. Er hat außerdem Brustengegefühl. COPD ist schon bei den Patienten diagnostiziert. Er hat seit 6 Jahren COPD. Aber sein Luftnot ist seit 2-3 Tagen hat sich seit 2 Tagen verschlechtert. Seine Beschwerden sind Bewegung abhängig und verschlechtern sich bei der Bewegung. Der Patient hat angegeben, dass er kann die Treppen nicht steigen. Der Patient hat außerdem klagte über nächtliche Dyspne. Die Frage nach Fieber wurde verneint. In der vegetative Anamnese ist es erwähnenswert, dass der Patient 5-6 Kilo abgenommen hat. Hat er aber ansonsten keine Auffälligkeiten. Als Vorerkrankungen hat der Patient seit einem Jahr arterielle Hypertonie. Er nimmt dagegen Ramipril 5 Milligramm ein. Der Patient hat vor einem Jahr einen Herzinfarkt erlitten. Koronarangiografie wurde bei dem Patienten durchgeführt und er hat 2 Stente bekommen. Deswegen nimmt er jeden Tag Bisoprolol 2,5 Milligramm. Zweimal am Tag, Zortis einmal am Tag, Aspirin und Plavix einmal am Tag. Bei der Jugendlichen wurde ihm Appendektomie durchgeführt. Vor 20 Jahren hat er nach dem Handgelenkfraktur Osteosynthesis leidet an seit 5-6 Jahren COPD. Und gegen COPD nimmt Multipro Hub Spray oder Hub, was sollte ich sagen? Hub können Sie sagen, ja. Multipro Hub einmal am Tag und Salbutamol Inhalation beim Bedarf. Der Patient ist extraver. Er hat zwischen 20 und 65 Lebensjahren anderthalb Packung am Tag geraucht. Er raucht nicht und trinkt keinen Alkohol seit einem Jahr. Er hat keinen Kontakt mit den Drogen. Der Patient ist verheiratet, hat 3 gesunde Kinder. Und seit 3 Jahren er ist Rentner. Vorher hat er bei Opel beim Autoindustrie gearbeitet. In der Familienanamnese ist es erwähnt, dass sein Vater an Magenkarzinom gestorben ist und seine Mutter an Herzinfarkt gestorben ist. Seine Mutter hat außerdem Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie. Sie hat 2 Geschwister. Sie leiden auch an chronischen Erkrankungen, aber der Patient hat darüber keinen Bescheid. Okay. Ja, aus anamnestischen Angaben vermute ich bei dem Patienten eine COPD-Exacerbation. Dafür sprechen verschlechternde Husten, Husten, andauernde Husten und Sputum und Dyspne. Natürlich brauchen Anamnes Last und an COPD-Exacerbation denken. Außerdem als Differentialdiagnose kommen Bronchialkarzinom, Herzinsuffizienz, Reicht ja auch, im Prinzip, man sieht man es zeitlos an. Ja. Ja. Okay, was machen Sie mit den Patienten? Ich würde zuerst den Patienten körperlich untersuchen, Vitalparameter überprüfen, sein Fieber messen Ja. und seine Lunge abhören. Ich erwarte abhören. Spirometrie, ja. Was erwarten Sie beim Abhören? Beim Abhören erwarte ich Rasselgeräusche. Was für Rasselgeräusche? Was für Rasselgeräusche? Feuchte Rasselgeräusche. Feuchte? Ja. Sicher? Weil eine Exacerbation handelt sich um. Ja, Rasselgeräusche und Was ist denn bei der COPD normalerweise typisch? Welche Rasselgeräusche? Wiesing, Gehmenbrummen. Gehmenbrummen, das sind die sogenannten trockenen Rasselgeräusche, gell? Und wenn Sie feuchte Rasselgeräusche hören, was ist das für ein Hinweis? Pneumonie ist weiter. Richtig, genau, ja. Also kann natürlich sein, dass er eine Pneumonie hat, aber wenn es nur eine exazerbierte COPD ist, würde ich jetzt nicht unbedingt feuchte Rasselgeräusche erwarten. Ja? Es sei denn, er ist stark verschleimt, dann kann es auch mal solche Auskultationsbefunde geben. Und normalerweise, wie Sie schon sagten, geben, brummen. Ja? Okay, Und wenn gehen es eine schwere COPD ist, was kann man dann hören? Stridor. Nein. Stridor, ja, kann sein. Ja. Was kann man noch hören? Wiesing. Oder bitte? Wiesing. Das ist das, was Sie gesagt haben, glaube ich, mit dem Ja, Brummen und geben Gimmen. wir. Aha. Ja. Was kann man hören oder auch nicht hören, sage ich jetzt mal? Ha, Atem, Geräusche oder Atemgeräusche. Ja, wie nennt Fermin man das? derte, Atemgeräusche, ja, Stimmung. Ja, richtig. Amphysematös, ja. Genau, da hat jemand schon hier reingeschrieben, was man dann Stimmung, hört. ja, Stimmlunge hat er geschrieben. Ja, wie nennt man das auf Englisch? Gibt es einen Fachbegriff dafür, den man oft benutzt? Silent lung, ja. Also, dass man kaum Atemgeräusche hört, weil einfach der Patient zu starke Emphysem hat, dann hören sie fast gar nichts, ja. Dann hören Sie nur ganz geringes Atemgeräusch, wenn überhaupt, ja. Silent Chest oder stumme Lunge, ja. Genau. Gibt es manchmal bei schwerer COPD, richtig, ja. Gut, dann haben Sie abgehört. Sie haben jetzt Brummen und Gieben festgestellt bei den Patienten. Okay, also passt zu einer bronchospastischen Komponente, ja. Und was machen Sie noch mit dem Patienten? Dann werde ich pleural, wenn der Patient pleural ergus oder pleural effusion hat, kann ich bei der Palpation das bestimmen. Bestellen, ja. Ist es häufig pleural ergus bei extrazellulärer COPD? Nein, nicht häufig. Wenn der Patient chronische Infektion hat, habe ich gesagt. Aber okay. Ja, es ist nicht häufig. Also eher unwahrscheinlich, ja? Dass er, ja, das sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber was können Sie noch machen? Jetzt haben Sie ihn abgehört, haben also Vitalparameter bestimmt abgehört. Was machen Sie noch? Ich werde Blut abnehmen, um die Entzündungswerte zu bestimmen. Wenn der Patient Exacerbation hat, die Entzündungswerte sind erhöht. Ja, und auch Blutbild ist wesentlich. Bei der Blutbildsehe ist Leukozytosis. Blutgasanalyse kann auch sinnvoll sein. Das weist auf respiratorische Insuffizienz hin. Ja, richtig, okay. Also Labor, Blutgasanalyse, was machen Sie noch? Ja, Röntgenaufnahme spielt eine große Rolle bei der Diagnose. Gut, jetzt haben Sie Röntgen gemacht, Sie sehen keine Infiltrate, Sie haben eine Leukozytose, ein erhöhtes CRP, also wie es passt. Und die Blutgasanalyse zeigt eine leichte Hypoxämie. Und was machen Sie mit dem Patienten jetzt? Jetzt bei der Blutgasanalyse, wenn der Patient Hypoxie hat, Sauerstoffgabe ist indiziert. Wenn die Entzündungswerte erhöht sind und der Patient Leukozytose hat, dann kommt Antibiotikatherapie zum Einsatz. Okay. Und für die symptomatische Therapie würde ich bei dem Patienten Bronchodilatator und Mukolytika-Therapie einsetzen. Okay, gut. Was noch, wenn der darunter nicht besser wird oder starke Symptome hat? Was kann man da noch machen? In Intensivsteroid. Oder Mechanikventilator, CPAP. So schlimm ist es noch nicht, aber klar, das kann passieren, ja. Aber richtig, also Steroidtherapie. Kurzzeitige Steroidtherapie für 3 Tage zum Beispiel, ja? Okay. Ja. Alles klar. So, gucken wir mal im Chat mal nach, ob da irgendwelche Kommentare oder Fragen sind. Spirometrie, ja, also Lungenfunktion kann man sicherlich machen, die Diagnose COPD zu abklären. Und Gimen, Brummen, stumme Lunge, Steroidtherapie und jetzt sind ja die schwere Grad der Gold-Klassifikation aufgeschrieben, ja, genau. Okay.